In der Presse kam Binghams Idee größtenteils gut an. Allerdings stand ihm eine Auseinandersetzung mit den Sullivans und dem Stadtrat bevor. Kurz nach seiner Ankündigung wurde er zur Anhörung vor ein Sonderkomitee bestellt. Kaum war die Sitzung eröffnet, fielen dessen Angehörige auch schon über Petrosino und das Squad her, warfen ihnen unerhörte Grausamkeiten vor. Bingham griff nach seinem Stock und stemmte sich vom Stuhl hoch, um Little Tim anzuschnauzen. »Ich bin der Commissioner«, schrie er. »Ich bin verantwortlich für alles, was meine Männer tun. Petrosino ist einer unserer besten Detectives. Mit einer Handvoll Leuten muss der tausende italienische Verbrecher in Schach halten. Sicher muss er sich ab und zu die Hände schmutzig machen, aber wir sollten ihn in Frieden lassen.« Die Stadträte und der Commissioner lieferten sich einen kurzen Schlagabtausch. Dann kam das Gespräch auf den Geheimdienst. »Sie müssen zugeben«, sagte ein gewisser Commissioner Redmond, »dass Sie Ihren Geheimdienst nicht nur gegen die Black Hand, sondern auch in jede beliebige andere Richtung einsetzen könnten.« Bingham ignorierte die Frage. Stattdessen erklärte er, niemand könne ihn davon abhalten, eine Einheit zu schaffen, die tat, was immer er als Commissioner für richtig hielt. »Wir können Ihnen das Geld verweigern«, feuerte Redmond zurück. »Ich brauche Ihr Geld gar nicht.« Die Sitzung wurde vertagt, die Stadträte verlangten Binghams Rücktritt. Der ließ sich jedoch nicht beirren. Bei einer Rede vor 500 Filet Mignon à la Wallace speisenden Polizisten der Police Lieutenants Association binghamte er die Stadträte. »Weniger als einen Kilometer von hier gibt es zwei Orte, an denen man jedwedes Verbrechen kaufen kann. Vom kleinsten bis zum größten. Und ich weiß es, und viele von euch Männern auch. Ich kann diese Verbrecher unter gegebenen Bedingungen nicht drankriegen, und das sage ich vor ganz New York. Auch darum will ich Geld für einen Geheimdienst. Aber ich glaube nicht, dass die Stadträte es mir geben.« Das Publikum lauschte gebannt und spendete dann tosenden Applaus. Über die Forderung nach seinem Rücktritt konnte Bingham nur lachen. »Kein Patrick, Tim, Tom oder Charlie so und so bringt mich zum Aufgeben. Tut mir leid, aber ihr müsst es noch eine Weile mit mir aushalten.« Vor lauter Applaus und Hurrarufen konnte der General einige Minuten nicht weitersprechen. Petrosino schluckte allen Missmut über Binghams Kritik an den New Yorker Detectives herunter und schloss sich der Sache an, indem er finstere Anspielungen darüber machte, mit wem man es da eigentlich zu tun hatte. »Die Leute würden staunen«, sagte er, »wenn sie die Namen einiger Männer aus beiden Parteien wüssten, die bei mir Fürsprache für italienische Kriminelle eingelegt haben.« Der Subtext war klar. Die Sullivans und der Stadtrat steckten mit der New Yorker Unterwelt unter einer Decke.